Und im Mittelpunkt unserer heutigen Sendung steht eine Sinfonie von Kurt Graunke, seine erste Sinfonie in E-Dur, Untertitel Die Heimat. Beginnen wollen wir allerdings mit einer anderen Sinfonie, nämlich der zweiten von Hans Winterberg, die hier die Münchner Philharmoniker spielen, unter der Leitung von Jan Kuzier, eine Aufnahme aus dem Jahr 1952 aus dem Kongresssaal des Deutschen Museums. Thank you. Hans Winterbergs zweite Sinfonie mit den Münchner Philharmonikern unter Jan Kuzier aufgenommen 1952 im Kongresssaal des Deutschen Museums. Musik aufgenommen an historischen Orten, so könnte man das heutige Concerto Bavarese überschreiben. Die nächste Aufnahme entstand nämlich im Münchner Bürgerbräukeller. Eine Aufnahme von Kurt Graunkes erster Sinfonie in E-Dur, Populartitel Die Heimat. Kurt Graunke stammte aus Stettin und kam nach dem Krieg nach München, wo er das Symphonieorchester gegründet hat, das nach ihm benannt ist. Und seine erste Sinfonie setzt der alten Heimat Pommern ein Denkmal. Die Heimat, so heißt der Untertitel, das Symphonieorchester Graunke unter der Leitung von Kurt Graunke mit dem Chor des Bayerischen Rundfunks. Kurt Graunkes erste Sinfonie in E-Dur, Die Heimat, hier von ihm selber dirigiert in einer Aufnahme mit dem Symphonieorchester Graunke aus München im Bürgerbräukeller mit dem Chor des Bayerischen Rundfunks. Das Ganze hier im Concerto Bavarese in Bayern 2. Weiter geht's mit Kammermusik von Herbert Baumann. Wir hören seine Sonate für Oboe und Klavier, gespielt von Kurt Kalmus und Paul Sanders. Thank you. Kurt Kalmus Oboe und Paul Sanders am Klavier mit einer Sonate von Herbert Baumann zum Abschluss unseres heutigen Concerto Barbarese.